Ist der Weg zum Waldcafé befahrbar? Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, wir sind mal draußen gewesen, im letzten Sommer. Ja, ist eine schöne Wanderstrecke. Zum Spazierengehen ist das ideal. Nicht? Auch für Kinder. Ja, darf nur nicht zu heiß sein. Letzten Sommer, das war ja ein elend heißer Tag. Die Kinder haben die ganze Zeit gequengelt, weil sie Durst hatten. Die hätten sie mal hören sollen, als wir am Waldcafé ankamen und die Türen waren verschlossen. Naja. Aber wenn Kinder sich was in den Kopf gesetzt haben, nicht? Ich sag's nur, meine beiden. Also, ich kann's ihnen sagen, es ist eine wüste Bande. Aber Hauptsache, sie sind gesund, nicht wahr? Ja. Oh. Entschuldigen Sie, Frau Winkler, das tut mir echt leid, das ist mir so rausgerutscht. Ich habe da einfach nicht nachgedacht. Manchmal da bin ich so ein Trottel. Ich meine, meine Frau sagt immer, du redest, wie der Schnabel dir gewachsen ist, nicht? Und immer ohne vorher nachzudenken. Also Entschuldigung. Das ist schon in Ordnung. Ich habe nur entsetzliche Angst, dass. Haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Ja, natürlich, klar. Meine sind ja in der Handtasche und die ist auch noch im Auto. Ach, da vorne im Ablagefach, da müssen welche sein. Und ein Feuerzeug auch, bedienen Sie sich. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wer wird sich an so einem kleinen Wurm vergreifen? Es wird schon genauso sein, wie die Polizei sagt. Er ist wahrscheinlich so ein junger Kerl. Nicht? Der hat sich ihr Auto für eine Spritztour ausgeliehen. Er dreht ein paar Runden und dann stellt er den Wagen irgendwo am Straßenrand ab. Ja, der hat wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass da ein Baby drin ist, nicht? Gerade das macht mir Angst. Ein junger Bursche. Gegenüber dem Bahnhof ist eine Kneipe. Ich habe niemanden gesehen, aber ich werde das Gefühl nicht los. Dort ist er hergekommen. Man weiß doch, wie die dann fahren. Fühlen sich groß und stark, treten aufs Gas. Und dieser Regen, da fehlt da nur noch eine scharfe Kurve? Na, Frau Winkler, man muss ja nicht immer gleich im Schlimmsten rechnen, nicht? Das habe ich mir gedacht. Ist ja noch schlimmer geworden. Für alles haben sie Geld, aber Straßen reparieren, die Idee kommt keiner. Boah, Junge, Junge, Junge. Junge, jetzt sind sie da ganz allein da draußen. Ist aber ganz schön mutig für eine junge Frau. So mitten im Wald zu leben, ist ja sehr einsam. Wollen Sie das Waldcafé wieder aufmachen? Ja, mein Mann hat immer davon geträumt, sich selbstständig zu machen. Er ist Vertreter, viel unterwegs. Früher hat ihm das Spaß gemacht, aber als das Baby dann kam, wollte er lieber bei der Familie sein. Ja, das kann ich gut verstehen. Also immer unterwegs ist nicht das Wahre, wenn man eine Familie hat. Das ist am Ende, da kennen dann die eigenen Kinder nicht mehr. Ja, mein Mann wollte miterleben, wie das Baby aufwächst. Darf ich gar nicht dran denken. Hoffentlich hat die Polizei recht. Hoffentlich finden sie den Wagen. Bevor... Ach, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Mein Mann hatte sich das so schön vorgestellt. Nicht irgendein Lokal. Und dann um eins in der Nacht noch hinter dem Tresen stehen. Das ist kein Familienleben. Als uns das Waldcafé angeboten wurde, haben wir dann sofort zugegriffen. Wir hoffen, dass wir es im Juni eröffnen können. Also, da werden sie bestimmt regen Zulauf haben. Also, wenn sie das richtig aufziehen, das ist eine Goldgrube. Wenn mein Mann hier gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Dann hätte er seine Mutter zum Bahnhof gebracht. Und er hätte garantiert nicht den Schlüssel stecken lassen. Er ist in allem so korrekt, wenn er das erfährt. Na, jetzt machen Sie sich doch nicht verrückt, Frau Winkler. Mein Gott. Mensch, jeder Mensch macht doch mal einen Fehler, oder? Mein Mann hängt so an dem Kleinen. Manchmal habe ich das Gefühl, das Baby bedeutet ihm mehr als ich. Es ist jetzt 6 Monate alt. Und in dieser Zeit hat sich alles verändert. Mein Mann hat sich sogar darum bemüht, seinen Arbeitsvertrag vorzeitig zu kündigen, aber das ging nicht. Wie denn? Haben Sie alles alleine gemacht? Umzug, Renovierung, Handwerker? Oh Junge, viel Arbeit. Alle Achtung, Frau Winkler. Meine Schwiegermutter hat mir geholfen, deshalb war sie ja hier. Damit ich nachts nicht mit dem Kind alleine war und auch wegen der Handwerker.